eigene Rasse. Ich bin nicht so wie ihr, ich sehe anders aus und eure Arroganz steht mir bis hier. Ihr nennt mich nur die Schwuchtel und schaut auf mich herab, weil ich für euch als Mann rein gar nichts wert bin und keine Chance hab. Ich bin nicht so wie ihr, ich bin nicht so wie ihr, ich bin nicht so wie ihr. Und das, was ihr durch Kaufkraft der Industrie auftragt, das kann ich nicht mehr sehen, in meinen Augen, da habt ihr versagt. Ihr feiert nur euch selber und eure Scheißgesichter, Abi und Ken für jeden, wenn ihr feiert, dann bin ich nicht da. Ich bin nicht so wie ihr, ich bin nicht so wie ihr, ich bin nicht so wie ihr. Ich bin genetisch anders und euch noch stärker fremd als Menschen anderen Hauttyps, jetzt reicht es mir, dass ihr mich ständig hemmt. Ich möchte Schönheitsnormen, nur ganz für mich allein, werd mich kulturell formen und nur noch als V-Mann bei euch sein. Ich bin nicht so wie ihr, ich bin nicht so wie ihr, ich bin nicht so wie ihr. Motor so dem Wind ist mein Poet. Ich alleine bin die Industrie, ich bin Pop und ihr wart auf den. Sag meinen Namen, Armin Dreier. Ich bin der große Befreier. Sag meinen Namen, Armin Dreier. Wer ist schon Bruder, seine Zeit ist vorbei, ja? Sag meinen Namen, Armin Dreier. Geschichten aus tausend,